Lektion 6. Aufgabe 2b. Abschnitt 1. Sie sprachen gerade von chronischen Rückenschmerzen. Wie erkenne ich denn, ob meine Schmerzen von allein abklingen oder ob ich ein chronisches Leiden habe? Generell gehen wir davon aus, dass von einer Chronifizierung gesprochen werden kann, wenn Schmerzen länger als 3 bis 4 Monate andauern. Chronifizierung bedeutet einfach ausgedrückt, dass der Schmerz, der eigentlich ein Warnsignal des Körpers ist, diese Funktion verliert und zu einer eigenen Krankheit wird.